denn der Software-Wildwuchs in deutschen Behörden müsste eigentlich kein Problem sein, wenn die Programme nur miteinander reden würden. Die kommunale Selbstverwaltung dürfte auch in Zukunft unterschiedliche Fachverfahren und selbstgebastelte Anwendungen gebären. Auch außerhalb der Verwaltung nutzen wir eine Vielzahl unterschiedlicher Softwareprodukte. E-Mails verschicken und empfangen, Text schreiben, Bilder bearbeiten, 3D-Modelle bauen. Hierfür nutzen verschiedene AkteurInnen privat und in der Geschäftswelt verschiedenste Softwareprodukte. Doch der Austausch von Daten klappt meistens trotzdem, weil alle E-Mail-Programme der Welt zum Versenden von Mails die gleiche Sprache sprechen, nämlich SMTP. Weil Bildbearbeitungsprogramme Bilddateien in Formaten wie JPEG produzieren, die alle anderen öffnen und bearbeiten können. Kurz, weil sich all diese Programme an etablierte Standards halten. Heute haben sich in den meisten Bereichen Standards für Dateiformate durchgesetzt, die jede vernünftige Software öffnen, lesen und speichern kann. Nur die deutsche Verwaltung arbeitet mit Tausenden von Fachverfahren, die mit genau einem Programm Daten austauschen können, mit sich selbst. Auch deshalb steckt die Verwaltung in den 90er Jahren fest. Warum bringt das OZG nur eine Scheindigitalisierung? Wieso hinkt die deutsche Verwaltung der IT-Entwicklung im Rest der Welt um mindestens 20 Jahre hinterher? Die Bundesregierungen der letzten Jahre haben sich entweder gar nicht um das Thema gekümmert oder eine völlig falsche Strategie verfolgt. Die letzte große Koalition hat das erwähnte OZG verabschiedet und damit viel Geld und Zeit für eine Scheindigitalisierung vergeudet. Denn mit dem Gesetz wird nur eine glänzende Fassade errichtet, anstatt ein Fundament zu gießen, auf dem ein digitalisierter Staat vernünftig aufgebaut werden kann. Auf einem OZG-Dashboard im Internet berichtet das Bundesinnenministerium regelmäßig über den Fortschritt bei der Umsetzung der beiden Digitalisierungsprogramme. Im Oktober 2021 erklärte das Innenministerium, dass das Digitalisierungsprogramm Bund bereits 85 der 115 priorisierten Leistungen als Online-Angebote zur Verfügung stelle und damit rund 74% der Leistungen online verfügbar seien. Das klingt irgendwie ganz okay. Doch die Bilanz ist geschönt. Denn leider definiert das OZG nicht exakt, in welcher Form Verwaltungsleistungen online bereitgestellt werden müssen. Stattdessen nutzen Bund und Länder ein sogenanntes Reifegradmodell. Dieses bewertet in 5 Stufen von 0 bis 4 relativ vage, wie online und digitalisiert eine Verwaltungsleistung ist. Eine OZG-Leistung gilt bereits als online, wenn mindestens eine zugehörige Verwaltungsleistung den Reifegrad 2 erreicht hat und in mindestens einer Kommune verfügbar ist. Reifegrad 2 gilt schon als erreicht, wenn eine Online-Beantragung grundsätzlich möglich ist, auch wenn die Nachweise noch analog nachgereicht werden müssen. Im Kern steht nämlich eine einzige Anforderung. Menschen müssen einen Teil ihrer Daten digital in der Behörde abliefern können. Ob Frau Hollenbach im Bürgeramt zu Weilheim den Datensatz dann nochmal ausdrucken und wieder abtippen muss, ist dem OZG egal. Auch wenn der Bescheid wie eh und je ausgedruckt und per Briefpost verschickt werden muss, aus der Sicht des OZG gilt so etwas schon als erfolgreiche Digitalisierung. Reifegrad 3 ist erst erreicht, wenn ein Antragsverfahren vollständig digital abgewickelt werden kann. Das bedeutet, dass AntragstellerInnen nicht nur sämtliche Unterlagen online einreichen, sondern Bescheide auch online zugestellt bekommen können. Für viele Behörden in Deutschland ist das aber eine Vision aus einer fernen Zukunft. Gleichzeitig steigt der Druck, auch weil ein wachsender Teil der Öffentlichkeit fragt, warum die deutsche Verwaltung nicht endlich digitalisiert wird. Und darum werden die gute Frau Hollenbach und Tausende ihrer KollegInnen, die in deutschen Amtsstuben weiterhin Daten aus PDF-Formularen von Hand in ihre Rechner übertragen, im OZG-Dashboard einfach weggezaubert. Der Trick auch hier? Das Innenministerium erklärt eine Verwaltungsleistung schon mit Reifegrad 2 für online verfügbar.